Deutschlandfunk Kultur Lesart. Manche Sachen, die gehen ja so richtig schön nach hinten los. Zum Beispiel, als der katholische Schriftsteller François Mauriac das Publikum warnen wollte vor dem Debütroman von François Sagan. Bonjour Tristesse. Das ist ein zügelloses Buch, hat Mauriac in einer Zeitungskritik geschrieben. Und die damals erst 18-jährige Autorin hat er ein kleines Monster genannt. 1954 war das und bei Mauriacs Warnungen, ja, da sind die Französinnen und Franzosen erstmal so richtig neugierig geworden. Das Buch wurde ein Bestseller, erst in Frankreich und dann weltweit. Jetzt gibt es eine neue Hörspielfassung dieses Romans und die stellt Ihnen jetzt Tobias Wenzel vor. Wir wollen das Leben genießen, oder? Der reiche Witwer Raymond, Anfang 40, und seine 17-jährige Tochter Cécile verbringen den Sommer in einer Villa an der Côte d'Azur. Beide leben sorglos vor sich hin. Raymond nimmt seine neueste Eroberung, die junge Elsa, mit in den Urlaub. Und Cécile, die gerade durchs Abitur gefallen ist, verliebt sich beim Baden in Cyril. Am sechsten Tag sah ich Cyril zum ersten Mal. Er fuhr mit einem kleinen Segelboot die Küste entlang und kenterte. Ich helfe dir, deine Sachen aus dem Wasser zu fischen. Das ist sehr nett, danke. Aber die Unbeschwertheit schwindet, als die kontrollierte Modedesignerin Anne auftaucht. Sie hat es auf Raymond abgesehen und drängt Cécile, erneut für das Abitur zu lernen. Brillant wie Elisa Schlott, die verwöhnte und unbedarfte Cécile im Hörspiel Bonjour Tristesse nach dem gleichnamigen Weltbestseller von Françoise Sagan gibt. Wie sie souverän changiert zwischen Erzählstimme, innerem Monolog und szenischem Sprechen. Etwa als Anne, großartig interpretiert von Bettina Engelhardt, Cécile verkündet: Dein Vater und ich wollen heiraten. Ich starrte erst sie und dann meinen Vater an. Eine Minute lang wartete ich auf ein Zeichen von ihm. Ein Augenzwinkern, das mich gleichzeitig aufgebracht und beruhigt hätte. Das ist unmöglich. Das ist eine sehr gute Idee. Wir werden unsere Unabhängigkeit verlieren. Ich sah unser Leben zu dritt vor mir. Ein ausgewogenes und kultiviertes Leben mit klugen, anspruchsvollen Freunden und ruhigen Abenden. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich wusste, dass du dich darüber freuen würdest. Komm her, mein Kätzchen! Ich bin sein Kätzchen. Ulrich Lampen hat aus Sagans Roman ein stimmiges, verführerisch-atmosphärisches Hörspiel gemacht. Es ist klug besetzt, auch wenn Michael Rotschopf als Raymond nicht so grandios ist wie in anderen Hörspielen, und lässt uns gebannt teilhaben am Einbrechen der Tragik in die Leichtigkeit im Leben einer Heranwachsenden. Denn Cécile will Anne loswerden und überredet Elsa und Cyril, vor den Augen ihres Vaters ein Liebespaar zu spielen, um ihn eifersüchtig zu machen. Der Plan geht auf und Raymond küsst bald darauf Elsa. Anne wird Zeuge dieser Szene und verlässt die Villa am Meer fluchtartig. Anne, wir brauchen dich. Ich habe ein lebendiges, sensibles Wesen verletzt. Keine abstrakte Idee. Einen Menschen. Sie ist 40. Sie ist allein. Sie liebt einen Mann und sie hatte gehofft, mit ihm 10, vielleicht 20 Jahre lang glücklich zu sein. Und ich? Du brauchst niemanden. Weder du noch er. Ich flehe dich an! Anne stürzt mit ihrem Auto in einen Abgrund. Unfall oder doch Suizid? Kaum zu glauben, dass Françoise Sagan, wie ihre Figur, erst 17 Jahre alt war, als sie diesen leichten, aber gerade nicht trivialen Roman schrieb. Anne. Anne? Im Dunkel wiederhole ich ihren Namen sehr leise und sehr oft. Dann steigt etwas in mir auf, das ich mit geschlossenen Augen mit seinem Namen begrüße. Bonjour, Tristesse. Bonjour, Tristesse ist ein herausragendes Hörspiel über das Ende der Unbeschwertheit und der perfekte Hörstoff für den Sommer. Bonjour, Tristesse. Das neu produzierte Hörspiel ist im Audioverlag erschienen. 1 Stunde 16 Minuten ist die Spielzeit. 16 Euro der Preis.